Ja, also für alle, die noch wollen oder können, mache ich noch mal kurz weiter und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Also was steht jetzt bei mir dahinter? Es gibt jetzt sehr verschiedene Ansätze, die in die Richtung gehen. Am einfachsten darzustellen ist halt sozusagen die Argumentationslogik von Wallerstein, auf den ich mich dann deswegen jetzt erstmal auch beziehe. Der geht jetzt halt aus verschiedenen Gründen davon aus, dass das Weltsystem, also das kapitalistische Weltsystem, wie er das nennt, weil es immer schon einen globalen Zusammenhang zum Beispiel gab zwischen den entwickelten kapitalistischen Nationen und auch den Nationen, die jetzt noch keine ausgebildete kapitalistische Form hatten, in der peripheren in den Kolonien zum Beispiel, deswegen Weltsystem. Aber er geht davon aus, dass dieses Weltsystem halt in ein finales Zerfallsstadium eingetreten ist. Das merkt man nur noch nicht oder hat es an der Oberfläche relativ lang noch nicht gemerkt, weil einfach der Niedergang der Realakkumulation, also der Wertaneignung und Wertverwertung, einmal durch die globale Staatsverschuldung, dann durch die Überschuldung der dritten Welt, durch die Privatverschuldung, durch verschiedene sich ablösende Spekulationsblasen und eben durch die schon erwähnte Umverteilung zugunsten der Eliten verdeckt, kompensiert und verschleppt worden ist. Aber das heißt, die Verwertungskrise wird nicht aufgehalten. Ich zeige dann auch gleich nochmal ein bisschen genauer, warum das so ist. Die Thesen, woran das liegt, sind für Wallerstein relativ einfach. Es gibt historisch erreichte Grenzen der globalen Expansion, also der qualitativen und quantitativen Expansion des Kapitalismus. Quantitativ heißt, es sind eigentlich inzwischen alle Weltregionen erschlossen und alle Weltregionen sind mehr oder weniger integriert. Das heißt, es ist jetzt aber auch nur noch in sehr begrenzten Rahmen möglich, zum Beispiel in allen möglichen Weltregionen Lohnkosten zu unterbieten, weil bestimmte Entwicklungen von Arbeitsprozessen halt immer auch erfordern, dass die Leute besser qualifiziert, besser befähigt sind, einen stärkeren gesellschaftlichen Organisationsgrad der Lohnarbeiterschaft bewirken und so weiter und so fort. Grenzen der globalen Expansion heißen aber auch qualitativ, dass sozusagen die möglichen Formen, die man kapitalistisch verwerten kann, also die möglichen Formen gesellschaftlicher Tätigkeit, die sich kapitalistischen verwerten lassen, halt inzwischen alle erschlossen sind und die Form, in der der Kapitalismus mit Kommodifizierung einzugehen versucht, letzten Endes Tätigkeitsformen sind, die mit dieser Verwertungslogik unvereinbar sind. Also zum Beispiel reproduktive Tätigkeiten, die halt zeitaufwendig sind und nicht zeiteffizient und wertschöpfend organisiert werden kann, gesamtgesellschaftlich. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Man hat auf der anderen Seite eine Steigerung der globalen Lohn- und Rohstoffkosten an der Oberfläche sichtbar, die die Profite drückt. Globale Lohnkosten steigen halt wegen dem schon erwähnten größeren Qualitätsanforderungen an die wahre Arbeitskraft und wegen den größeren Anforderungen an bestimmte Arbeitsprozesse, die auch mit veränderten Organisationsmöglichkeiten zu tun haben. Warum Rohstoffkosten tendenziell steigen, muss ich nicht weiter erklären, wenn man es mit einer expansiven Wachstums- und Verwertungslogik zu tun hat. Das hat einfach was mit Knappheit ökologischer Ressourcen zu tun. Vor allen Dingen ist es aber auch so, dass der Kapitalismus immer darauf beruht hat, dass es parallel zur Wertverwertung eine Externalisierung der ökologischen und sozialen Kosten des ganzen Prozesses gegeben hat. Also Externalisierung ökologischer und sozialer Kosten heißt halt einfach, paradigmatisches Beispiel Atomwirtschaft, abgesehen davon, dass die öffentliche Hand die Entwicklungskosten bezahlt hat, werden die Kosten der Entsorgung und die unabsehbaren Kosten der Entsorgung des atomaren Mülls halt letzten Endes von den Konzernen nicht getragen werden können, gehen also sozusagen an die öffentliche Hand, also an die Staaten zurück. Eine andere Form der Externalisierung von Kosten ist halt die Externalisierung von Reproduktionskosten, von einem großen Teil der Reproduktionskosten auf eine bestimmte geschlechtliche Arbeitsteilung, also konkret in der Tradition, die wir haben, halt unbezahlte weibliche Arbeitskraft, die halt im reproduktiven Bereich überaus gebeutet wird. Das Ganze aber natürlich in der Zuschreibung aus freiem Willen und biologischen Anlagen heraus natürlich auch tut. Das war jetzt ironisch. Also das ist eine andere Form der Externalisierung, aber diese Externalisierung stoßen an ihre Kosten, einerseits in der wirklichen Zerstörung von Umweltbedingungen, Ne? Also bestimmte Umweltbedingungen lassen sich einfach nicht mehr reproduzieren. Andererseits in dem Bereich, dass sozusagen auch die Staatsverschuldung oder beziehungsweise die Staaten, die öffentliche Hand ja letzten Endes sozusagen immer nur über Umverteilung von Geld aus der primärkapitalistischen Wertschöpfung funktioniert hat. Das heißt jetzt, alle Kompensations- und Ausgleichsversuche durch die Nationalstaaten, also immer wenn der Nationalstaat versucht, ökologische und soziale Kosten zum Beispiel wieder zu übernehmen, Lohnkosten zu drücken, wirken letzten Endes dadurch, dass das irgendwo anders kompensiert werden muss, qua Besteuerung, wieder dahingehend zurück, dass qua Besteuerung die Profite gedrückt werden, weil Steuern, ne, gehen immer entweder über Lohnsteuern indirekt oder direkt über Kapitalbesteuerung halt von dem Bereich ab. Das heißt, da gibt es sozusagen klare ökonomische Grenzen, es gibt dann auch einige sehr klare soziale und sozialpolitische Grenzen. Das Wichtige ist, bei all diesen Sachen passiert für Wallerstein kein Zusammenbruch, sondern wir erleben das, was wir eigentlich in den letzten Jahren erleben. Die Funktionslogiken laufen einfach so weiter wie bisher. Das heißt, auch das politische Handeln beruft sich sozusagen auf immer dieselben alten Patentrezepte, die irgendwie vor 30 Jahren mal funktioniert haben. Und dann pendelt man immer halt hin und her zwischen ein bisschen mehr Keynesianismus und ein bisschen mehr Neoliberalismus. Aber das heißt, man wurschtelt halt weiter so durch. Und es gibt sozusagen keine Diskussion über prinzipielle Alternativen, aber deswegen gibt es halt auch keinen Zusammenbruch, sondern das heißt halt einfach, dass dieselben Funktionslogiken weiterlaufen, aber dadurch, dass sie eigentlich nicht mehr funktionieren, werden die Fluktuationen, also die Schwankungsbreiten in irgendwelchen Krisensituationen in allen möglichen Bereichen immer breiter. Und diese Fluktuationen werden halt auch immer destruktiver. Ne? Das bezieht sich halt sowohl auf den unmittelbar ökonomischen Bereich, das bezieht sich für Wallerstein aber vor allen Dingen halt auch auf die geopolitischen und staatlichen Strukturen, die halt in diesem Prozess zunehmend destabilisiert und aufgelöst werden. Das heißt, alle gesellschaftlichen Beziehungen im ökonomischen, nationalstaatlichen, aber auch im zwischenstaatlichen Bereich werden halt immer chaotischer. Das ist sozusagen die Schlusspointe. Über die Form, die jetzt ein mögliches postkapitalistisches Weltsystem annimmt, entscheidet nicht der Schicksalsengel der Geschichte, sondern das wird austariert in sozialen und politischen Kämpfen. In der Zeit dieses Niedergangs der bestehenden gesellschaftlichen Formen, das ist ein bisschen der wesentliche Unterschied zu traditionellen marxistischen Heilsbotschaften. Also für Wallerstein ist relativ klar, dass die Geschichte auf niemandes Seite ist und dass man halt einfach wirklich nicht sagen kann, also in welche Richtung etwas aussteht. Und man sollte sich vielleicht da auch ein bisschen an Gramsci halten, der die schöne Formulierung gebracht hat, dass die Stiftung von irgendwelchen politischen Mythen im Marxismus halt immer so dem Gebrauch von Drogen geglichen hätte. Dem Gebrauch von Drogen deswegen, weil es kurzfristig halt dazu führt, dass halt die Kräfte ins Unermessliche gesteigert und aufgeputscht werden. Langfristig das Problem halt leider wäre, dass die realistische Einschätzungsfähigkeit der gesellschaftlichen Situation halt so weit abnimmt, dass halt auch die Handlungsfähigkeit halt eigentlich verloren geht. Also insofern ist vielleicht diese Form die interessantere. Um das ein bisschen konkreter zu machen, warum kann man davon ausgehen? Ich hatte ja gesagt, der Niedergang der Akkumulation, wenn es den gäbe, warum ging es dem Kapital dann in den 80er, 90er Jahren offensichtlich so gut und warum ist es auch heute so, dass immer noch auf der ganzen Welt Gewinne gemacht werden? Das ist halt die interessante Frage, wodurch? Und hier sieht man ganz schön, wie das Wirtschaftswachstum in den Ländern des Zentrums halt in den 1980er Jahren vor allen Dingen dann durch die radikale Überschuldung der Dritten Welt, der sogenannten, also ich sage lieber Peripherie, erkauft war. Und das geht letzten Endes darum, dass wir, also die USA und Europa, allen Kreditnehmerländern halt irgendwie unsere faulen Kredite aufgeheizt haben, hat nichts damit zu tun, dass wir einfach freundliche Entwicklungspolitik zu tun hatten, sondern es ging einfach im Wesentlichen darum, wir wollten, dass die Leute sich bei uns verschulden, um unsere Waren zu kaufen, die wir selbst nicht mehr unterbringen können, um halt bestimmte Produktionsprozesse am Laufen zu halten. Gleichzeitig waren die Schuldenbedingungen gut geeignet, den ungleichen Tausch mit der Peripherie zu forcieren. Was heißt ungleicher Tausch? Es ist immer ein ungleicher Tausch, wenn arbeitsintensive Erzeugnisse, also industrielle Endprodukte, gegen weniger arbeitsintensive Erzeugnisse halt eingetauscht werden. Und in dem Moment, in dem die Peripherie halt dazu gezwungen worden ist, ihre Schulden halt vor allen Dingen mit weltmarktfähigen Gütern, die sie anbieten konnte, also konkret mit Rohstoffen, halt zu bedienen, hieß das gleichzeitig, das war für uns nochmal doppelt günstig, dass parallel zur Entwicklung der Verschuldungskurve sehen Sie die Entwicklung der Rohstoffpreise, die Rohstoffpreise halt temporär deutlich gesenkt werden konnten auf dem Weltmarkt. Ganz einfach deswegen, weil die Leute halt zur Überproduktion von Kaffee und Bananen und von allen möglichen anderen Sachen gezwungen worden sind. Gleichzeitig war es so, dass sozusagen diese Überschuldungslogik halt geholfen hat, überschüssiges Kapital, das halt in den Zentralländern nicht mehr verwertet werden konnte, halt irgendwie zu verschieben. Und es erlaubt eine ganz neue Form des Spekulationsgeschäftes, aus dem sich kurzfristige Gewinne, wenn auch keine reale Wertschöpfung, ziehen lassen, nämlich die Spekulation auf Staatsanleihen, also auf die ganzen verschiedenen Staatsanleihen und auch auf die Währungen der betroffenen Nationen. Also das sind so die verschiedenen multiplen Zusammenhänge. Und gleichzeitig ist natürlich klar, dass hier die Grundsteine für das gelegt worden sind oder mitgelegt worden sind, was wir jetzt irgendwie als Naturmacht der Migrationskrise sozusagen bezeichnen und politisch verhandeln. Eine andere Sache ist, also im Gegensatz zu der schönen Legende, dass der gute Neoliberalismus ja so effizient ist, ist es halt de facto so, dass die Staatsverschuldung historisch nie so durch die Decke gegangen ist wie in der Hochphase des Neoliberalismus. Das hat sehr einfache Gründe. Einfach um den Wachstumsmotor am Laufen zu halten, hatte man halt eine massive staatliche Investition in Rüstungsgüter vor allen Dingen. Spricht deswegen manchmal für die 80er Jahre auch vom militaristischen Keynesianismus, also Reagan und der ganze Krieg der Sterne. Diese ganzen enormen Wettrüstungsprogramme waren sozusagen ein ökonomisches Gesundungsprogramm, aber natürlich auf Kosten der Staatshaushalte. Auf der anderen Ebene ist es natürlich auch so, dass alles, was in den Bereichen der Erosion und der Auflösung von Normalarbeitsverhältnissen geleistet wird, halt letzten Endes durch die Staaten an anderer Stelle kompensiert werden musste. Ne? Also das Modell, dass halt ein Teil der Lohnkosten auf die öffentliche Hand abgewälzt worden ist in verschiedenen Modellen seit den 80er Jahren, heißt halt gleichzeitig auch, dass der Staat das finanzieren muss und alle möglichen anderen Sachen auch. Ich hatte schon erwähnt, die Sicherheitspolitik, die halt auch relativ kosteneffizient ist. Der Versuch, das Ganze abzubauen, also es gibt dann auf der Kurve, sieht man das auch, ne? Es gibt sozusagen die Parallelentwicklung der Privatverschuldung. Der Versuch, das abzubauen, funktioniert dann historisch darüber, dass man in den 1990er Jahren versucht, die Staatsquote zurückzufahren und das Ganze in die Privatverschuldung zu lenken. Die Logik dessen ist ganz klar, die Leute werden zwar nicht mehr durch soziale, staatliche Absicherungsleistungen irgendwie am Leben erhalten, aber sie haben die Möglichkeit, sozusagen, ne, wenn Mama Krebs bekommt, dann können wir irgendwie einen großen Kredit aufnehmen und wir können uns die OP halt irgendwie selbst leisten oder wir nehmen eine Hypothek auf unser Haus auf eine weitere. Damit diese Privatverschuldung aber ordentlich funktionierte, war gleichzeitig alles notwendig, was wir als radikale Deregulierung des Finanzsektors halt kennen. Also das, was die radikale Deregulierung des Finanzsektors bedeutete, ein Aspekt davon ist eben einfach die Sache, dass diese Privatverschuldung nur so durch die Decke gehen kann, konnte, in denen halt klassische Muster der Bonitätsprüfung und so weiter und so fort de facto abgeschafft worden sind. Dieses durch die Decke gehen der Privatverschuldung und der Finanzökonomie hat natürlich dann alles das verursacht, was Sie alle jetzt auch kennen inzwischen, die schöne Blasenökonomie der 1990er Jahre vor allen Dingen. Da war es dann halt so, dass der finale Krisenausbruch halt irgendwie sehr schön immer wieder kompensiert werden konnte, weil sich relativ lange, immer wenn die eine Blase geplatzt ist, also die Dotcom-Blase, also das war die große Spekulation auf das Internet in den späten 1990er und frühen Nullerjahren. Das heißt, also sie konnten noch so absurdes Gründungskonzept für irgendeine Internet-Klitsche haben. Sie konnten damit halt irgendwie Millionen Kredite bekommen und halt irgendwie auch Aktien auf den Markt werfen, und alle haben das Zeug wie bekloppt gekauft, einfach weil die Wertverwertung in anderen Sektoren halt auch nicht mehr möglich war. Die Dotcom-Blase ist 2001 geplatzt. Das war gesellschaftlich dann aber nicht so schlimm, weil sich die Immobilienblase weit genug aufgebaut hatte. Das heißt, man konnte das Kapital von der einen in die andere Blase verschieben. Als die Immobilienblase geplatzt ist, hat man dann 2007/2008, das ist auch einer der Gründe, warum, abgesehen von den staatlichen Rettungsmaßnahmen, die Staatsverschuldung wieder durch die Decke gehen lassen, Krise noch nicht ganz so schlimm war, weil relativ viel wieder in die Anleihenblase, also die Spekulation auf Staatsanleihen, verschoben werden konnte. Aktuell sind wir ja schon wieder bei der nächsten Immobilienspekulation. Das zeigt, wie lernfähig die Systemlogik und die Charaktermasken, die in dieser Systemlogik spekulieren, halt so sind. Okay. Was haben wir jetzt an Krisenpolitik seitdem? Also die Frage ist ja, ne, 2008 Platzen der Immobilienblase, größte Finanzkrise, die es jemals gegeben hat, größte historische Steigerung der Staatsverschuldung. Was machen wir seitdem, um die Krise zu bekämpfen? Eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir arbeiten mit den bewährten Rezepten. Das heißt Beschleunigung und Intensivierung des derzeitigen Wachstumsmodells. Das heißt Verschärfung der ökologischen Zerstörung und der geopolitischen Ungleichheiten. Das heißt, weitere Umverteilung von unten nach oben. Dafür ist die EU-Austeritätspolitik halt eines der wichtigsten Beispiele, ne? Weil letzten Endes ist das ja nur eine Politik, die sozusagen unter dem Notstand der europäischen Staatsschulden und Währungskrise als Katalysator dient, um die weitere Enteignung öffentlicher Güter in der europäischen Peripherie voranzutreiben. Also Griechenland, Südeuropa generell, also betrifft ja auch Spanien und Portugal in nicht ganz so schlimmer Form. Dabei natürlich auch gleich wieder sichtbar, warum das Ganze so super funktioniert. Privatisiert werden natürlich nur die öffentlichen Güter, die halt halbwegs rentabel kurzfristig betrieben werden können. Der ganze Rest bleibt natürlich auf der staatlichen Seite. Wir haben eine weitere Forcierung der Ausbeutung der Peripherie. Also da muss man jetzt ja auch nicht mehr, ich finde, der Vorteil ist, dass man nicht mehr sozusagen so große theoretische Herleitungen machen muss. Wenn Sie alle ein bisschen Mediengeschichten verfolgt haben, dann wissen Sie zum Beispiel, was das Freihandelsabkommen zwischen Europa und diversen afrikanischen Nationen halt bedeutet. Das heißt einfach, dass wir unsere Hühnchenabfälle halt exportieren, um dort die Fleischmärkte halt endgültig kaputt zu machen. Und das heißt, dass wir Dosentomaten zum Beispiel massenhaft exportieren, die wir halt billiger produzieren können. Und da sieht man auch wieder die Arbeitsmigrationsströme, weil die Tomaten, also die ehemaligen Tomatenbauern aus afrikanischen Ländern, sind dann jetzt eben als Wanderarbeiter in der Puglia beschäftigt, wo sie billiger arbeiten können. Und jetzt könnte man dafür 1000 Beispiele bringen, ne? Also da reicht es wirklich, wenn man ein bisschen aufmerksamer die Medien verfolgt oder einfach, weil sozusagen Nachrichten, die ja nicht besonders großartig da drin sind, wirklich Zusammenhänge herzustellen, dann kann man auch auf Satireformate wie die Anstalt ausweichen. Das ist übrigens auch wieder ein interessantes Krisensymptom, das erinnert mich ein bisschen an die Spät-DDR, also dass sozusagen die Thematisierung von politischen Zusammenhängen, über die prinzipiell jeder Bescheid weiß, und von ökonomischen Zusammenhängen, über die prinzipiell jeder Bescheid weiß, halt aus den normalen Medien halt abwandert in Formate, die dafür gar nicht vorgesehen sind. Also Kunst, Wissenschaft und Satire. Und im politischen Diskurs aber gleichzeitig halt eigentlich nicht mehr vorkommt. Wir haben den Zerfall der staatlichen Strukturen oder gleichzeitig eine autoritäre Restabilisierung. Das ist ja immer dieses Hin- und Her-Pendeln, deswegen unterstützen wir halt bevorzugt auch irgendwelche autoritären Regime, weil wir uns darauf verlassen können, dass die staatlichen Strukturen halt notdürftig irgendwie am Laufen gehalten werden können. Wir haben damit auch ein weiteres Anwachsen der globalen Migrationsbewegung bei militärischer Abschließung der Zentrumsstaaten. Wir haben so eine Richtung, wohin wir uns entwickeln, sowas wie ein exklusiver und autoritärer Wohlstandskapitalismus mit starker nationalsozialistischer Orientierung. Also das heißt, das Angebot, das wir noch machen können, wir können hier einen bestimmten Lebensstandard notdürftig aufrechterhalten, auch wenn der für viele Leute weiter sinken wird, weil wir auch hier umverteilen müssen. Aber wir können den aufrechterhalten, wenn wir uns sozusagen gegen alle anderen Nationen abschotten, denen gegenüber wir dann aber natürlich auch mit schön rassistischen Stereotypen spielen. Also es gibt natürlich keine globalen Ausbeutungs- und Verschuldungszusammenhänge, sondern die anderen Leute sind halt einfach von ihrer Kultur und Mentalität her ein bisschen fauler. Und das betrifft natürlich auch die Länder der europäischen Charakterie. Also der Griechenland ist groß, ist ja ein Musterbeispiel für kulturellen Rassismus in vielerlei Hinsicht gewesen. Das heißt halt gleichzeitig auch, dass was anderes zerfällt. Es zerfallen nämlich nicht nur die politischen Institutionen, sondern auch die zentralen Legitimitätsbeschaffungsfiktionen unseres Vergesellschaftungsmodells, also die sogenannten europäischen Werte. Also das, was irgendwie mit Menschenrechten und Menschenwürde gemeint war oder das, was halt im Kapitalismus halt angelegt war, dieses Universalisierungsprinzip, ne, die freie und gleiche Verwertung aller menschlichen Arbeitskraft, heißt halt auf der politischen Ebene auch, dass alle Menschen irgendwie frei und gleich sind, wird halt zunehmend verdrängt durch einen Segregations- und Differenzierungsprinzip, auch mit einer radikalen Naturalisierungs- und Individualisierungslogik auf der anderen Seite wieder. Immerhin, es gibt fortgesetzt einen hohen Bedarf an Subpolitiken. Nur damit deutlich wird, dass die Subpolitiken halt nichts bringen. Es gab ja auch Sachen, was die Growth-mäßiges dabei. Letzte Veranstaltung. Genau. Und da kann man halt einfach nochmal zeigen, dass bei allen Diskursen auch um grünes Wachstum und um die Möglichkeit sozusagen von A nach B zu kommen, also sozusagen den kapitalistischen Wachstumsmotor dezent abzuschalten, ohne irgendwie direkt bei den Produktions- und Eigentumsverhältnissen allzu radikal ansetzen zu müssen, dass diese Diskurse halt mit den Realitäten nur bedingt übereinstimmen. Das ist die Entwicklung der globalen CO2-Emissionen seit Kyoto. Und wir sehen sämtliche Diskurse und sämtliche politischen Maßnahmen haben unglaublich viel gebracht. Die globale CO2-Emission ist kontinuierlich gestiegen. Die einzige kleine Knick, das ist der ist die Finanzkrise und sozusagen der auch realwirtschaftliche Einbruch, der damit mal kurzzeitig verbunden war. Inzwischen haben wir wieder erfolgreich genug auf Wachstumskurs gesetzt, dass es so weitergeht wie bisher. Und ein paar Leute kennen das auch schon, aber es ist immer wieder schön. Was heißt es jetzt, wenn wir halt wieder auf bestimmte Wachstumsmodelle setzen, wo wir halt irgendwie große staatliche Investitionen halt tätigen, um Leute in Arbeit zu bringen und um irgendwie Unternehmen Gewinne zu verschaffen und in der Hoffnung, dass dann im Trickle-Down-Effekt, wenn die Unternehmen damit Gewinne machen, halt irgendwas auch nach unten durchsickert. Naja, dafür haben wir die schönen Hinterlassenschaften der spanischen Immobilienblase, weil das ist ja nicht nur, also es gibt ja nicht einfach die Realökonomie und die Spekulationsökonomie, sondern dass es überhaupt noch eine Realökonomie gegeben hat in den letzten Jahren, die irgendwie funktioniert hat, hat natürlich damit zu tun, dass es die Spekulationsökonomie gab, die eben auch realwirtschaftliche Prozesse induziert hat, zum Beispiel Häuser zu bauen, die niemand brauchte, oder die halt zumindest in den Parametern der bestehenden Eigentumsverhältnisse nicht vermietet oder verkauft werden können. Und damit haben wir jetzt diese schönen Ruinen der spanischen Immobilienblase, viel staatliches Geld fließt wo rein, diese Ruinen abzureißen, damit der Investitionsmarkt für Immobilien wieder attraktiver wird. Das heißt, man reißt Häuser ab, um die Bauwirtschaft langfristig wieder beleben und ankurbeln zu können. Das ist das, was Keynes selbstironisch Digging Holes nannte, die andere Leute wieder zuschütten könnten. So, jetzt der allerletzte Punkt. Die große Frage, die man sich natürlich immer stellt, man soll ja nicht nur schwarz malen, sondern sich halt auch die Frage stellen, wo gehen wir von hier aus jetzt hin? Und die eine Möglichkeit ist natürlich, wir können diese bestehenden Strukturen halt weiterhin autoritär stützen das ist eine realistische Möglichkeit, in die Richtung entwickeln wir uns gerade tendenziell eher. Also das ist der Entwicklungspfad, den wir in ganz Europa auch beobachten können. Andererseits hilft es uns auch jetzt nicht viel, wenn wir irgendwie groß rumträumen, was unsere Visionen von der wirklich besseren Gesellschaft wären, sondern wir müssen halt angucken, mit dem guten alten Marx gesprochen, wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechende Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Also das heißt, es geht darum, in der Gesellschaft, wie sie ist, einerseits die materiellen Produktionsbedingungen vorzufinden, also die Entwicklung der Arbeitsproduktivität, die technischen Möglichkeiten, die uns im Stand versetzen, so viel Zeug zu produzieren, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin mit der ganzen Scheiße. Und wo man sich dann auch die Frage stellen könnte, könnten wir das nicht einfach sozusagen diese Produktionskapazitäten gesellschaftlich anders sinnvoll nutzen. Es geht aber auch darum, dass sozusagen entsprechende Verkehrsverhältnisse entwickelt werden müssen. Also das heißt, Verkehrsverhältnisse, die gesellschaftliche Organisation der Beziehungen, die uns halt ermöglicht, möglicherweise auch Güter anders zu verteilen als nach Verwertungsprinzipien und Kriterien. Das ist sozusagen die große Frage. Der einfache Gedanke dabei ist, dass Ansatzpunkte für andere Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens natürlich nur in der bestehenden Gesellschaft entstehen können, wo sonst, die werden nicht vom Himmel fallen. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn sie in der bestehenden Gesellschaft entstehen, gerade wenn das eine Gesellschaft im Niedergang ist, heißt das sozusagen immer auch, dass sie den Sterbeprozess sozusagen verlängern helfen. Also einfach, indem sie soziale, kulturelle, ökologische Destruktionseffekte temporär irgendwie ausgleichen und damit immer auch natürlich Reparaturbetrieb sind. Ob Subpolitiken die bestehenden Verhältnisse jetzt aber nur transzendieren oder nur reproduzieren oder vielleicht auch transzendieren, entscheidet sich dann vor allen Dingen auch daran, ob es irgendwelche utopischen Orientierungen gibt hinsichtlich der Frage, welche andere Welt möglich wäre. Ich meine jetzt mit Utopie, aber natürlich nicht irgendwie, wir träumen irgendwie ins Blaue ein. Es geht also nicht um utopische Visionen, sondern um eine realistische Einschätzung der in der gegebenen Gesellschaft angelegten Möglichkeiten, die in ihr gleichzeitig nicht zu verwirklichen sind. Also das ist sozusagen die Spannung, um die es dann geht. Wolaski nennt das wissenschaftliche Utopistik. Ich habe so den anderen Begriffsvorschlag, soziologische Sondierung historischer Möglichkeitsräume. Man muss sich ab und zu auch neue Begriffe ausdenken. Also, was würde das jetzt konkret heißen? Wir müssen nicht zurück zu alten Konzepten, sondern irgendwie realistische Ansatzpunkte für neue Konzepte finden. Dazu müssen wir Standardrezepte hinterfragen, Raum für die Alternativen öffnen. Konkret sind das so einfache Fragen eigentlich, nicht wie bringen wir Menschen in Arbeit, sondern wie befreien wir uns aus der Arbeit, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, weil es gibt andere sinnvolle und wichtige gesellschaftliche Tätigkeitsformen, die auf uns warten. Befreiung zu selbstzweckhafter Tätigkeit, aktiven Genuss und Teilhabe an der freien und bewussten Gestaltung unserer gesellschaftlichen Beziehungen. Das heißt jetzt kein Zwang zum Dauerplenum oder zum Dauerkuscheln. Es ist so ein Problem, das ich mit manchen Degrowern habe. Da klingt es manchmal so, wir gehen alle zurück in die Landkommune und machen dann jetzt irgendwie so kleinteiliges Austarieren. Fände ich ziemlich nervig, weil ich stehe auf Rumreisen und ich stehe auf irgendwie heute dies und morgen jenes tun. Also das heißt, es muss darum gehen, sozusagen Organisationsformen, die wir schon haben, globale Kommunikationstechniken und Netzwerke, halt so zu nutzen, dass wir halt Interessen und Fähigkeiten und Bedürfnisse miteinander koordinieren, ohne den Umweg über die Wertverwertung. Also dass ich hier drauf irgendwann eine App habe, die mir halt anzeigt, das sind meine 10 verschiedenen Fähigkeiten, was ich besonders gut kann. Und ich will nicht immer nur Wissenschaftler sein, ich will auch mal wieder kochen. Und das ist irgendwie die und jene Kooperative dort und dort, die gerade das braucht. Aber es geht halt nicht darum, dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit alles bereden muss, sondern es geht halt darum, dass man auch technische Möglichkeiten halt anders sinnvoll nutzen kann, um gesellschaftliche Beziehungen anders zu organisieren, sodass das, was das Schöne am Kapitalismus ist, nämlich bestimmte individuelle Freiheitsgrade gegenüber der unmittelbaren permanenten Regelung von Sozialbeziehungen halt sozusagen aufgehoben und mitgenommen werden kann in die andere Gesellschaft. Wichtig ist mir der Punkt einfach deswegen, im Moment reden wir halt viel davon, dass wir exklusive Solidarität mit unserem Leistungs- und Wohlstandskollektiv Deutschland halt irgendwie betreiben müssen. Also wir müssen uns gegen die anderen verteidigen, damit unser Wohlstandsmodell weiter funktioniert. Und die anderen sind halt alle anderen, die Griechen, die Migranten, aber auch die Studierenden und andere Sozialschmarotzer, also bei Pegida ist das ja, laufen ja auch Studierende und andere Sozialschmarotzer unter diesen Konzeptionen mit. Es geht nicht darum, exklusive Solidarität zu verteidigen, sondern internationale Solidaritätsformen zu entwickeln. Das heißt jetzt natürlich, dass wir, und da sind wir wieder bei der Frage Subpolitiken und vielleicht bleiben in bestimmten Bereichen keine anderen Möglichkeiten. Es nützt nichts, bestimmte partikulare Forderungen nach mehr Bildung und mehr Geld und mehr diesem und jenem an staatliche Administrationen zu richten, wenn das in der Logik der staatlichen Administration derzeit halt einfach nur heißt, dass wir sozusagen den wehrhaften nationalen Sozialstaat Deutschland in seiner Position in Europa und der Welt halt irgendwie verteidigen und stärken müssen. Also das heißt, alles, was wir an den Staat adressieren, heißt halt gleichzeitig in den bestehenden gesellschaftlichen Konstellationen, dass wir maximal ein bisschen besseres Leben für uns zulasten von anderen halt rausholen können. Und die Krisendynamiken, die sich damit verschärfen, werden irgendwann auch auf uns zurückfallen. Also es ist ja nicht so, dass wir das dauerhaft sozusagen aushalten können. Und das heißt deswegen eben nicht staatliche Administration adressieren, sondern dann braucht man tatsächlich so Politiken. Nicht Wachstum steigern, sondern soziale Netze für Gesundheit, Bildung, Kultur von Wachstum und Trickle-Down-Logiken abkoppeln. Keine weitere Kommodifizierung, sondern Dekommodifizierung. Also nicht irgendwie immer mehr Sachen in Waren verwandeln, mit Patente auf irgendwelche Lebensmittel, sondern halt Industrie aus der Warenförmigkeit rausnehmen und anderen Verteilungsstrukturen öffnen. Ich gebe ganz zum Schluss ein kleines Beispiel, wie das funktionieren kann. Wenn wir wissen wollen, wie kommen wir dahin, Antizipation anderer gesellschaftlicher Möglichkeiten, ich lese das lange Zitat jetzt nicht vor, es ist auch, ich verwende das immer wieder, weil es ist ein Olles Marx-Zitat, das sehr schön bestimmte Sachen auf den Punkt bringt. Es geht hier eigentlich nur um Folgendes: Der Grundwiderspruch des Kapitalismus und der Kapitalverwertung ist bei Marx von Anfang an nicht einfach der zwischen Kapital und Lohnarbeit, weil die Lohnarbeit gehört halt zum Kapitalismus einfach dazu, sie ist ein Moment des Kapitalismus und ist nichts, was ihm entgegensteht. Sondern der grundlegende Widerspruch ist der, dass innerhalb des Kapitalismus der stoffliche Reichtum der Gesellschaft ins Unermessliche gesteigert wird. Das heißt, einfach durch das Wachsen der Arbeitsproduktivität, durch immer bessere Technologien und immer bessere Distributionsmöglichkeiten, wird mit immer weniger Arbeitszeit immer mehr produziert und immer schneller produziert. Und das heißt eigentlich für Marx, was da drin steckt, das ist der Ansatzpunkt für alles andere. Es ist die Schöpfung von extrem viel Disposable Time, wie er das nennt, also frei verfügbare Zeit, die die Gesellschaft eigentlich hätte, um sich um die Gestaltung ihrer sozialen, kulturellen Beziehungen etc. pp. Zu kümmern. Der Grundwiderspruch des Kapitalismus ist, dass er mit dieser Disposable Time, also mit dieser frei verfügbaren Zeit, die für Marx der eigentliche Reichtum ist, der im Kapitalismus wächst, nichts anderes anzufangen weiß, als ihn immer wieder in die Logik der Wertverwertung zurückzuspeisen. Also das heißt, frei verfügbare Zeit immer wieder in zusätzliche Arbeitszeit zu verwandeln. Das ist sozusagen das Grundproblem und der Grundwiderspruch. Aber die Möglichkeit, also die frei verfügbare Zeit, um das anders zu machen, um die subjektiven Fähigkeiten und die objektiven Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation halt auszubauen, das, was der Schlüssel für alle anderen Formen subpolitischer Partizipation ist, das ist halt eigentlich die ganze Zeit schon angelegt. Schlüsselformen für andere Formen subpolitischer Partizipation sage ich hier, weil es natürlich auch für Marx eine wichtige Sache ist, dass die Arbeitsteilung auch in dem Sinne aufgehoben wird, dass sozusagen diese entfremdete Form der Politik, also professionalisierte Politik gegenüber Leuten, die halt nur indirekt an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen beteiligt werden können, halt aufgehoben werden muss. Das heißt, das, was im Konzept der Subpolitik als positives Versprechen in wie auch immer pervertierter Form halt sozusagen drinne steckt, ist halt tatsächlich, dass sozusagen die gesellschaftliche, also die Beteiligung an der Regelung unserer gesellschaftlichen Angelegenheiten und zwar auch der grundlegendsten Fragen unserer gesellschaftlichen Beziehungen halt nicht irgendwie einer gesellschaftlichen Sondersphäre überlassen werden kann, die man die Politik nennt. Genau, wir wissen aber alles, was wir tun. Ne? Statt die notwendige Tätigkeit auf 15 Wochenstunden für jeden zu reduzieren, das wissen wir nämlich, dass wir das in Europa gerade könnten. Und wenn wir 15 Stunden die Woche irgendwie so irgendeine Mastarbeit erfüllen müssten, hätten wir unglaublich viel Zeit für andere Sachen. Machen wir halt was ganz anderes. Wir fragen die ganze Zeit verzweifelt, wie bringen wir Menschen in Arbeit. Das heißt, wir schaffen Bullshit-Jobs, Qualitätsmanagement zum Beispiel, wo meine Freundin arbeiten muss, die eine gute Soziologin wäre. Aber leider gibt es an der Universität nicht viele Wissenschaftsstellen, sondern halt Bullshit-Jobs, wo man Qualität zu entwickeln meint. Aber wie sie das auf den Punkt bringt, so schön, Qualitätsmanagement ist halt das Gegenteil von Qualität. Genauso wie Diversity-Management das Gegenteil von Diversity ist. Gigantische Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit, die wir wieder nur über Wachstumsimpulse vermitteln können, machen damit den ganzen schönen Körder weiter, was wir alles kennen. Der Ansatzpunkt für Gegenbewegungen, den wir jetzt haben, eskalierende Widersprüche werden sichtbar, Pragma-Symbole wie diese schönen Häuser. Der Irrsinn der globalen Produktions- und Verteilungsstrukturen liegt offener zutage. Indizien für Bewusstwerdungsprozesse hatte ich schon angesprochen, könnte man jetzt nochmal abstrakter machen, aber es geht genau das, was passiert mit einigen Leuten, die in Geflüchteteninitiativen bleiben, die als gute Bundesbürger da reingehen und möglicherweise als zweifelnde Bundesbürger da rausgehen, zumindest in bestimmten Bereichen. Die zunehmende Abschottung der politischen Eliten und auch der medialen Eliten gegen die Bevölkerung in der europäischen Staatsschulden- und Währungskrise zeigt halt, dass es sowas wie ein Kollaps des normalen Konsens zwischen Regierung und Medien und Bevölkerung schon gibt. Und die Frage ist, was entwickelt sich daraus? Also kann man tatsächlich Massenproteste dauerhaft in der Art und Weise puffern, dass man ihnen den Zugang zur medialen Öffentlichkeit verwehrt? Also mediale Öffentlichkeit heißt jetzt natürlich nicht, dass sie gar nichts über das erfahren können, was gerade in Frankreich läuft oder in Griechenland. Aber wenn Sie es mal vergleichen mit der Aufmerksamkeit, die zum Beispiel für Massenproteste in der Zeit des arabischen Frühlings in unseren Medien da war, halt an prominenter Stelle, dann werden Sie einen gravierenden Unterschied bemerken. Also Sie können sich informieren, aber das Ganze ist doch sozusagen so ein bisschen gepuffert und wird klein gehalten. Die Frage ist, bringt das dauerhaft etwas? Und wir haben halt alle möglichen Sachen. Es gibt ja auch die These in unserem Pegida-Band, gibt es jemanden, der die These vertritt, dass das Ganze teilweise auch ein Generationenkonflikt und ein biologisches Problem ist. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber es ist halt auf jeden Fall, gibt es deutliche Befunde, dass die Leute, die eher für die autoritäre, exklusiv solidarische, wohlstandschauvinistische Lösung sind, die gibt es natürlich auf beiden Seiten. Statistik heißt immer nicht alle, sondern es geht um prozentuale Verteilung. Aber die sind tendenziell einfach älter. Die sind tendenziell eher über 40. Es gibt natürlich auch über 40-Jährige, die anders drauf sind. Während man sozusagen in den nachwachsenden Generationen, also der unter 30-Jährigen, teilweise halt ganz andere Verteilungen von Dispositionen hat. Halt eine relativ erstaunliche, was in der Shell-Jugendstudie zur Verblüffung geführt hat, die wir schaffen, dass Einstellungen, also nicht mehr ich schaffe das, was sozusagen das neoliberale Projekt gewesen wäre, sondern halt irgendwie wir schaffen das Einstellung einer Generation, die so beschrieben wird als in weiten Teilen politisch, optimistisch und solidarisch. Und die fragen sich in der Shell-Jugendstudie die ganze Zeit, wo kommt das eigentlich her, weil können sie sich nicht erklären, weil es ist ja so, das ist die Generation, die halt die ganze Zeit in der Krise aufgewachsen ist. Also die kennen ja nichts anderes als Krise. Ne? Also die sind irgendwann in den späten 80ern oder in den 90ern geboren. Als sie Kinder waren, kam halt Hartz IV, teilweise auch über ihre Eltern. Es kam halt irgendwie dieser ganze Sozialstaat und wir müssen das abbauen und umbauen Diskurs. Als sie dann älter geworden sind, kam die Finanzkrise. Es gab den Dauerdiskurs um Jugendarbeitslosigkeit. Also die kennen nichts anderes. Trotzdem, wir schaffen das Einstellung, können wir uns überhaupt nicht erklären. Aber für mich ist das eigentlich relativ einfach, weil die Erfahrung ist halt einfach, wir reden die ganze Zeit über eine Krise, die gar nicht da ist eigentlich. Also es geht uns nicht in diesem Sinne immer schlechter, sondern es gibt einfach diese Logik, die uns einredet, während wir irgendwie immer mehr Zeug haben und auch immer mehr Konsumgüter prinzipiell haben, dass wir irgendwie heute immer noch mehr konsumieren und produzieren müssen als gestern, damit es uns morgen besser geht als heute. Aber man sieht halt auch, es gibt sozusagen ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation und sozialen Partizipation. Ja, und man hat diese ganzen schönen Sachen in tausend zersplitterten Dekommodifizierungsbewegungen, Tauschbörsen, Urban Gardening, Repair Cafés, umsonst Läden und so weiter und so fort. Die große Frage ist, wie vernetzt man das? Da sind die technischen Organisationsformen und Gestaltungsmöglichkeiten was Wichtiges. Ich lese auch das Zitat nicht vor, aber es geht hier einfach um die Grundidee, dass die Frage natürlich ist, wie man sozusagen das, was kapitalistisches Wachstum war, das reduziert ist auf exponentielles monetäres Wachstum, wie man einen funktional äquivalenten gesellschaftlichen Motor sozusagen entwickeln kann, der halt Teilhabe und Initiativen halt von dieser monetären Wachstumslogik abkoppelt, wo es dann halt einfach auch um andere Formen des Wachstums ginge, die aber kein grünes Wachstum im monetären Sinne sind, sondern halt sozusagen einfach die Form, mehr Zeit für die Gestaltung sozialer Beziehungen und Koordinationen zu haben. Und er setzt halt genau, wie ich hier, auf das, nämlich auf die Frage, es ist ja nicht unplausibel anzunehmen, dass jene elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die im Rahmen des Kapitalismus und Normalismus fähig sind, billionenweise Daten des gesamten Globus nach äußerst komplizierten Profit- und Risikokalkülalgorithmen in Sekundenschnelle zu prozessieren, nicht auch fähig sein sollten, die Wünsche von Milliarden Menschen mit den dafür erforderlichen Produktions- und Distributionsapparaten zu vermitteln. Also es geht letzten Endes hier nur darum, dass sozusagen die Techniken, die vorhanden sind, derzeit halt einfach durch ein Ventil geschleust werden, das gar nicht notwendig wäre. Also wir kalkulieren nicht, was sind Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen, sondern wir kalkulieren sozusagen die ganze Zeit, was ist monetär gewinnbringend und hoffen darauf, dass es indirekt irgendwie dann auch zur Vermittlung der Fähigkeiten, Bedürfnissen und Interessen führt. Weil die Frage ist, warum soll das eine ohne das andere nicht möglich sein? Genau. Das letzte Wort dabei ist, ich glaube jetzt, wenn wir so Politiken beurteilen wollen, hilft es uns halt auch nicht, irgendwie jetzt Generalurteile zu fällen, sondern man müsste halt im konkreten Einzelfall sich angucken, welche Subpolitik wirkt in welche Richtung. Und welche Subpolitik ist sozusagen in die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen noch integrierbar und welche bietet möglicherweise einen Ansatzpunkt, also die ist noch keine andere wirkliche gesellschaftliche Struktur, sondern vorläufig irgendwie etwas, das als Parasit oder als Parallelstruktur halt in den bestehenden gesellschaftlichen Strukturen wächst, aber inwiefern ist es noch vereinbar? Und ich würde halt sagen, okay, alles, was jetzt sozusagen einfach nur Notmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems sind, oder alles, was Notmaßnahmen sind, um halt eine verfehlte staatliche Migrationspolitik halt sozusagen durch private Initiative zu kompensieren, ist letzten Endes etwas, was halt notwendig unter Reparaturbetrieb läuft. Was nicht heißt, dass man die Leute irgendwie verurteilt, die das machen, weil es gibt sehr gute Gründe, das sozusagen zu machen, aber man muss sich eben auch klar sein, dass es nicht mehr als das andere ist. Gleichzeitig ist es halt so, dass gerade dort, wo die Kacke richtig am Dampfen ist, also im berühmten Krisenlabor Griechenland oder im Krisenlabor europäische Peripherie generell, halt auch interessante Strukturen entstehen, die durchaus auf was anderes hindeuten. Ne? Also man muss jetzt, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass man das, was gegenwärtig passiert, halt idealisieren muss. Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass Syriza irgendwie im populistischen Arm halt nicht nur irgendwie zufällig eine Regierung mit einer rechtspopulistischen, also eine Koalition mit einer rechtspopulistischen Partei eingegangen hat, sondern dass es da sozusagen auch ideologische Affinitäten gibt. Es geht jetzt nicht darum, halt zu idealisieren, das ist das Gute und das ist der Ausweg in die bessere Gesellschaft. Aber was man interessant finden kann, ist zum Beispiel, dass diese neuen Parteien in Südeuropa, also wie Syriza oder Podemos, halt versuchen, auf die Grenzen politischer Gestaltungsmöglichkeiten in den bestehenden Systemparametern mit was zu reagieren, was es bisher in dieser Form sehr selten gab, nämlich eine Hybridbildung oder eine dauerhafte Hybridbildung aus Partei und sozialer Bewegung. Also wo beides sozusagen miteinander verschaltet und verknüpft weiter operiert und wo auch der sozialen Bewegung irgendwie klar ist, dass die soziale Bewegung halt unabhängig von der Parteipolitik funktionieren muss. Also wo es auch der Parteipolitik umgekehrt darum geht, dass nicht die Basis irgendwie am Ende wieder auf Linie gebracht werden muss, sondern halt einfach, es geht um eine Strategieentwicklung, die halt wirklich tatsächlich vielleicht möglicherweise ein Ansatzpunkt für andere politische Organisationsformen sein könnte. Produktions- und Distributionsformen, die mit bestehenden Produktionsverhältnissen eigentlich nicht mehr vereinbar sind, entstehen auch. Ich habe jetzt einfach nur als Ende, es ist ein Hinweis für Leute, die das nicht kennen, ich finde das ein relativ interessantes Projekt, deswegen hier einfach der Hinweis auf die Homepage von Viome, Occupy, Resist, Reduce. Viome ist eins von vielen Beispielen, was in der europäischen Peripherie halt gerade entsteht. Es geht einfach darum, genau das, was Wallerstein als Dekommodifizierung beschreibt, halt praktisch zu machen. Nämlich halt einfach Fabriken, die unter den bestehenden Produktionsverhältnissen in der Frage der Wertschöpfung und des Gewinns nicht mehr rentabel sind, halt einfach zu besetzen, weiter zu produzieren und das Zeug halt in andere Distributions- und Verteilungsstrukturen halt einzuspeisen. Viome ist deswegen halt interessant, weil die halt einfach die beste Internetpräsenz haben. Also das ist ein Projekt, also letzten Endes ist es eine Seifenfabrik in Thessaloniki, eine Bio-Seifenfabrik inzwischen sogar. Es ist einfach nur eine Seifenfabrik in Thessaloniki, die aber genau diese Situation hatte. Und es ist jetzt halt etwas, deswegen ist es auch ein permanenter Struggle, weil natürlich ist das etwas, was sich in Formen bewegt, die eigentlich mit den Eigentums Verhältnissen nicht mehr kompatibel ist, weil es geht ja darum, dass die, das Eigentum an der Fabrik nach wie vor woanders liegt und dass halt einfach Leute das Ding besetzt haben und halt gleichzeitig aber Widerstand und Produzieren halt nicht als ausschließende Kriterien sehen, sondern es geht hier halt wirklich sozusagen um alles gleichzeitig und es geht halt auch um eine europäische Vernetzung, wo halt sowohl Distributionsketten als auch Kommunikationsketten halt irgendwie relativ interessant aufgebaut werden. Was ich damit sagen will, Einzelfälle angucken und letzten Endes kann man in solchen Bereichen vielleicht möglicherweise Ansatzpunkte wirklich finden, die auf was anderes hinweisen. Wir werden aber, und das ist vielleicht mein Unterschied zu bestimmten Degrowth-Perspektiven, ich weiß nicht, wie die waren, ich war ja leider nicht da, die bei euch erzählt worden sind. Aber ich sag mal so, also die Kurve haben halt immer sozusagen so die Vision, das ist sowas wie die SPD 2.0. Also letzten Endes geht es darum, was die SPD halt irgendwie für andere, für die klassischen sozialistischen Verteilungs- und Partizipationskämpfe gemacht haben. Nämlich die Illusion aufzubauen, man könnte sozusagen ohne gesellschaftliche Kämpfe und ohne einen radikalen Umbau von Eigentumsverhältnissen von A nach B kommen, indem man halt einfach erstmal anfängt, wir werden uns alle ein bisschen bewusster, wir entscheiden uns halt bewusster zu leben, wir bringen andere Leute dazu, das auch zu tun und dann wird das System schon irgendwann sozusagen hinterherkommen und dann werden sich so langsam transformatorisch die Eigentumsverhältnisse und politischen Partizipationsverhältnisse auch verändern. Ich glaube, das ist halt eine Illusion und deswegen ist es dann halt wirklich vielleicht interessanter, es geht ja hier nicht um Blutvergießen oder so, sondern sich halt erstmal wirklich an die an den radikaleren Konzepten zu orientieren und irgendwie zu gucken, wo führt irgendwas weiter hin. Das war's für mich und danke für die Geduld. Das ist interessant, wäre natürlich eher, wenn ihr jetzt noch Energie für ganz, ganz viele spannende Fragen habt. Können auch ganz, ganz gravierende Kritiken sein oder Verteidigung der eigenen individuellen Subpolitiken. Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar zu dem Aufgehen von Widersprüchen irgendwie. Aber stellst du ja mal die Frage eben der Sichtbarkeit der Strukturen. Und ich meine, gerade also im ersten Teil des Vortrags hast du das ja auch durchaus gezeigt, die. Ja, quasi mystifizierenden Erkenntniskrücken, die man gefunden hat, irgendwie um Sachen zu erklären, die gibt es ja auch durchaus bei den Leuten, die Widersprüche irgendwie sehen. Oder wenn man einen bestimmten, auch als links geltenden theoretischen Ansichten halt eigentlich tatsächlich genau diese Zerstörung des Gesellschaftsbegriffs oder all solche Sachen halt irgendwie en masse hasst und halt an sich überhaupt in Gesellschaftswissenschaften oder überhaupt in Deutungsmustern überall die Gesellschaft immer wegfällt, man dann irgendwie das Problem hat, dass selbst wenn Widersprüche, wie du ja schön gezeigt hast, offensichtlich zutage treten, sie halt eben gar nicht begriffen werden als Widersprüche, so, sondern eher tatsächlich nur als als Krise eben so. Ne? Mhm. Und deswegen, ja, und die Frage ist, wie man von der Erkennbarkeit von Widersprüchen hin zur Erkennbarkeit von einer Grundstruktur halt irgendwie kommt. Und wenn die halt weg ist, bleibt tatsächlich ja für das Subjekt im Kapitalismus dann halt tatsächlich nichts weiter als das faschistische Ticket irgendwo zu ziehen und eben loszuschlagen. Und tatsächlich sind das ja eher so Sachen, die ja jetzt gerade eben sehr viel zu sehen ist und was auch tatsächlich in sozialen Bewegungen überall zu sehen ist, eben nicht, weil irgendwie linke und rechte Ideologie eine Schnittstelle hätten, so, sondern weil die halt eigentlich beide dieselbe Grundlage, denselben Selbst- und Weltbezug eigentlich haben. In denen gibt es halt keine Gesellschaft, in denen gibt es halt nur individuelles Verschulden von Krisen. Und ja, und das ist irgendwie so eine Sache, finde ich, die dann da vielleicht ein bisschen zu hoffnungsvoll ist irgendwie. Da, also ich will das nicht mehr machen. Die Sache ist, ich pendel da ja natürlich auch immer sehr, aber was ich halt denke, was man beobachten kann, ist, hast du natürlich vollkommen recht, dass irgendwie die Logik des faschistischen Tickets halt eigentlich im Moment gerade mal wieder die näherliegende ist. Ganz einfach deswegen, dass wir einen anderen Vortrag haben. Man könnte auch sehr schön zeigen, dass es halt von vornherein eine strukturelle Affinität zwischen dem individualistischen und Durchsetzung des stärkeren Weltbildes im Neoliberalismus und dem gibt, was sozusagen ein faschistisches Weltbild ist. Und wenn man so darauf setzt, auf Individualismus und dann trotzdem gesellschaftliche Unterschiede hat, dann kann man sie halt nicht anders erklären als über rassistische Stereotype zum Beispiel. Also das ist halt, also da gibt es halt sozusagen eine extreme Verbindungslinie und insofern sind sozusagen, sind diese Tendenzen natürlich auch alle da. Die Frage ist halt, oder die interessante Frage ist, wie weit sind diese ideologischen Formen halt, halt noch überzeugend. Ne? Ich glaube, das ist halt sozusagen lässt sich auf die Frage unterbrechen, wenn der Olle Marx, von Ideologie als notwendig falsches Bewusstsein spricht, dann steckt da ja drin der alte Hegel-Gedanke, es gibt eigentlich eine Entsprechung von Wesen und Erscheinung. Also das heißt, dass die gesellschaftlichen Beziehungen sich den Individuen falsch darstellen, hat auch was damit zu tun, wie diese gesellschaftlichen Beziehungen wirklich beschaffen sind. Und es hat auch was damit zu tun, dass die Individuen in diesen gesellschaftlichen Beziehungen halt verortet und integriert sind. Also das heißt, zum Beispiel ganz konkret, Individualismus funktioniert als Ideologie oder als ideologische Form zum Beispiel dauerhaft nur, insofern ist auch eine, in welcher Form auch immer, gegebene Realität von gegenüber der vorangegangenen Vergesellschaftungsform wachsenden individuellen Freiheitsgraden gibt und in der es halt gleichzeitig auch in der gesellschaftlichen Realität eine Antizipation auf ein, oder die Antizipationsmöglichkeit auf ein besseres Leben, jetzt mal ganz allgemein gesagt, gibt. Und die Frage ist, also das wäre die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, inwiefern sind solche Impulse halt noch integrierbar? Es gab relativ viele Phasen kapitalistischer Vergesellschaftung, in denen konnten solche Impulse in vielfältiger Form halt integriert werden. Ne? Dann kann man sich immer darüber lustig machen, in wie entfremdeter Form das passiert ist. Also das, was Marcuse zum Beispiel als repressive Entsublimierung bezeichnet, halt die Art und Weise, wie die sexuelle Revolution und sexuelle Emanzipation halt im Kapitalismus verarbeitet worden ist, als halt eine Form, wir haben jetzt einfach viel geilere Sexangebote und Pornoseiten und so weiter und so fort, die halt gleichzeitig auch reduktiv ist. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass halt in den konkreten lebensweltlichen Beziehungen sich trotzdem was verändert hat, Umgangsformen sich verändern konnten und so weiter und so fort. Das wäre halt integrativ, ne? Wo sozusagen halt Impulse, die da sind, halt auch abgeholt werden können und wo sozusagen Ideologie nicht einfach nur absolut falscher Schein und gesellschaftliche Verhüllung und gesellschaftliches Versprechen ist, sondern etwas, was einen Bezug zur gesellschaftlichen Realität und auch zur Position der Leute in der gesellschaftlichen Realität hat. Und das wäre sozusagen die relativ interessante Frage, wie weit sind bestimmte ideologische Formen nur als ideologische Formen, wenn sie eine Ideologie werden, glaubwürdig? Also bringt sozusagen die 199. Freiheitspredigt von unserem Bundesprediger Gauck bringt die 199. Freiheitspredigt und die 199. Predigt darüber, wie toll das doch ist, dass wir uns jetzt alle so politisch viel besser engagieren können und dass wir heute nicht mehr so überwacht werden wie von der bösen Staatssicherheit, die so große Aktenschränke hatten. Das ist ja wirklich so ein Originalzitat von Gauck, wo er den NSA-Skandal halt weggeredet hat mit der Formulierung, ja, Sie dürfen das jetzt sich natürlich nicht so vorstellen, dass da irgendwie eine böse Behörde ist, die jetzt in Aktenschränken sozusagen ganz viele Daten gesammelt hat. Der Chaos Computer Club hat dann ja mal eine schöne Grafik gemacht, um einfach zu zeigen, was die NSA-Daten halt wären, wenn man die in Stasi-Aktenschränken untergebracht hätte. Und das war sozusagen die Hälfte von Afrika, die man dann hätte dafür zustellen müssen. Also wie auch immer, also solche Predigten und solche reinen Beschwörungen, ne, von Freiheit, Partizipation, Mitbestimmung, ist halt die Frage, wie lange können die tragen, wenn sozusagen die gesellschaftlichen Lebenserfahrungen halt ganz andere sind. Ne? Und damit ist halt wieder noch nicht entschieden, in welche Richtung sich das dann entlädt, weil ich meine, natürlich ist es so, dass die rechtspopulistischen Strömungen und Bewegungen teilweise ja auf eine bestimmte Art und Weise dasselbe adressieren, halt in so einer diffusen verschwörungstheoretischen Logik. Aber trotzdem ist das Ganze halt erstmal eine Form des Aufbrechens und die Frage ist halt, warum sollen entsprechende Bewusstwerdungsprozesse nicht auch anders adressiert werden können? Zumal es ja so ist, also bei allem Pessimismus, es ist hässlich, dass in bestimmten Bundesländern halt 25% AfD wählen, aber es sind halt auch nur 25%. Und es ist unwahrscheinlich, dass es in den nächsten Jahren unmittelbar mehr werden, glaube ich. Also, und ich meine, es ist ja auch immer noch die Frage, wenn sich die Sachen entsprechend verschärfen, bevor gleich noch eine Meldung kommt, aber wenn sich die Sachen entsprechend verschärfen, es gibt ja zum Beispiel in Polen gibt es ja durchaus wo wir gesehen haben, wie schnell das gehen kann, weswegen man halt auch sozusagen in diesen Konstellationen auf die klassischen Formen des bürgerlichen Rechtsstaats nichts besonders viel geben sollte, weil wir halt sehen können, dass halt Minderheitenrechte und so weiter und so fort und Verfassungsrechte halt einfach mal innerhalb von 3 Monaten radikal zurückgebaut werden können, ohne dass es von der EU irgendwie gravierende Einsprüche gibt. Aber es gibt ja durchaus zumindest in der städtischen Bevölkerung halt Gegenbewegungen und wachsende zivilgesellschaftliche Proteste. Vielen Dank für den Vortrag. Sie haben das sehr überzeugend dargestellt, dass wir hier bei diesem Begriff des Subpolitischen, bei Anthony Giddens oder bei Ulrich Beck zum Beispiel, diese sehr starke ideologische Verwendung haben, die auch verbunden ist mit Neoliberalismus und Postdemokratie. Aber dem liegt ja schon eigentlich eine Kategorienverwechslung zugrunde, indem man ja einen vorpolitischen oder unpolitischen eine vorpolitische oder unpolitische Praxisform als Substitut für etwas Politisches nimmt. Und meine Frage an Sie wäre jetzt, verlieren dadurch aber diese Praxisformen, die ja vielleicht gar nicht subpolitisch sind, vielleicht ist die Namensgebung ja einfach falsch, verlieren die dadurch ihren authentischen Sinn? Also dass die Menschen dort etwas Sinnvolles, Wertvolles tun für andere Menschen oder für sich selber? Oder liegt das Problem einfach nur in einer Verwechslung unterschiedlicher Ebenen, dass dadurch eine andere Sphäre, nämlich die des authentisch-politischen, zurückgetrennt wird? Die Frage ist halt, ob man das so klar trennen kann. Ne? Also was ist das authentisch-politische? Das ist ja. Wenn ich mich explizit auf die Institutionalität beziehe. Das wäre schon wieder, ne, das wäre für mich schon wieder ein sehr eingeschränkter Begriff des Politischen. Also, aber es würde dazu fallen. Es ist halt ein sehr bürgerlicher Übrigen. Der Kauf von einer Biotomate, da fällt es mir sehr schwierig, diesen Vollzug noch in irgendeiner Form das Prädikat politisch überhaupt zuschreiben zu können. Aber trotzdem ist es jetzt ja auch nicht ethisch verwerflich oder falsch, wenn wir das sagen. Nee, natürlich nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass es falsch ist, Bio zu kaufen. Es ist halt nur kein weltverändernder Akt. Vielleicht ganz kurz. Also erstmal finde ich es wichtig, ich würde nicht ganz unterschreiben, dass bei den Leuten wie Beck oder Giddens halt wirklich ein Kategorienfehler nur vorliegt, insofern als die Art und Weise, wie sie über Subpolitiken reden. Und dann noch nicht nur die Frage, warum reden ein paar Dödel so über Subpolitiken, sondern warum sind viele Leute aus ganz unterschiedlichen politischen Strömungen davon ganz begeistert. Ne? Die weist halt darauf hin, dass es sozusagen eine geteilte Erfahrung gibt, dass es ja tatsächlich ein Bedürfnis nach politischen Form jenseits der politischen Institutionen der liberalen Demokratie gibt. Ne? Also das heißt, diese Bedürfnisse sind da und diese Möglichkeiten sind gleichzeitig auch da. Also ich meine, letzten Endes geht es halt dann darum, sozusagen so ein gewisser Grad von Bewusstsein und Verantwortlichkeit in regionalen Entscheidungs- und Gestaltungsfragen halt vorhanden ist. Ne? Da werden Mitspracherechte eingefordert oder auch halt ganz aktiv übernommen. Und die Frage ist, warum das automatisch nicht politisch sein soll. Dass es nicht politisch ist, hat halt was mit einer ganz klaren gesellschaftlich gegebenen Trennung der Sphäre professionalisierter Politik und der anderen Formen zu tun. Aber das, was in dem Subpolitik-Konzept ja sozusagen in der ideologischen Form als gesellschaftliche Möglichkeit halt sozusagen irgendwie auch vermittelt wird und drinne steckt, ist halt genau die Sache eines viel, viel breiteren Verständnisses authentischer politischer Praxis, für das es aber eigentlich keine Formen gibt. Ne? Deswegen wird die ganze Sache halt auch so absurd. Also dass ich das, also sozusagen das, was in diesem Subpolitik-Konzept halt gemacht wird, ist, dass man Impulse aufgreift, die bei den Subjekten da sind, dass man auf gegebene gesellschaftliche Möglichkeiten bezieht, die auch da sind, dass man aber gleichzeitig verkennt, dass in den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen, wo halt letzten Endes diese Praktiken halt abgetrennt bleiben von den wirklichen politischen Entscheidungsprozessen, halt letzten Endes dieses, da ist es ein Kategorienfehler, weil der Kategorienfehler ist sozusagen kein anthropologischer oder gesellschaftlich universeller, sondern es steckt sozusagen drin, dass in den Subpolitiken die Denkmöglichkeit anderer politischer Partizipationsformen halt irgendwie auch mit aufscheint. Zu der zweiten Frage, dann wäre es ja doch sowas wie authentische politische Praxis. Naja, dann muss ich doch mal auf den guten alten Adorno ausweichen, der bei sowas... Was? Nee, ich habe ja, also alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein kompliziertes Verhältnis zu Adorno habe, aber ich bin halt gerade sozusagen, nach meiner Abstoßungsphase bin ich halt irgendwie seit mindestens einem Jahr wieder in der Wiederannäherungsphase. Deswegen kommt jetzt kein Bashing, sondern halt einfach wirklich, also er hat einfach manchmal sehr schöne Formulierungen gebracht. Und ich meine, er hat ja diese Sache, er macht das halt mit der mit Liebesbeziehungen oder der gelungenen Kindheit in bestimmten Familienformen. Ne? Und für ihn ist das diese Formulierung, er bringt das auf die Kategorie des Versprechens, dass halt von gelungener Sozialität, unmittelbarer Anerkennung und so weiter und so fort, was da halt alles drinsteckt. Insofern ist es sozusagen das Versprechen irgendwie auf ein authentisches Leben und die Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann und so weiter und so fort. Aber, und das ist sozusagen die Kehrseite der Sache, in den bestehenden Formen, in denen das halt einfach nur der Ersatz und die Kompensation für etwas ist, das einem in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen verwehrt wird, ist sozusagen das, was da als Versprechen drinsteckt, halt auch keine Wirklichkeit, sondern es ist halt in der Wirklichkeit halt hochgradig kompromittiert und selbst sozusagen durch die gegebenen gesellschaftlichen Zwänge halt kompromittiert. Ne? Also das heißt, was bei Adorno da drinsteckt, ist sozusagen in dem, was in der modernen Gesellschaft das bürgerliche Liebesideal ist oder so, oder das Ideal, was man heute die RZB nennen würde, also die romantische Zweierbeziehung. Also was da drin steckt, ist natürlich etwas, was wo halt gerechtfertigte und reale Bedürfnisse adressiert werden. In dem Moment, wo diese gerechtfertigten und realen Bedürfnisse halt auf diese begrenzte Form halt abgewälzt werden und gleichzeitig sozusagen die Gesellschaft damit von allen möglichen anderen Sachen entlastet werden sollen, wird diese Form selbst eine falsche Form. Und so ähnlich, also ich glaube, das kann man relativ gut übertragen auf das, was halt in Subpolitiken passiert. Weil, um das konkret zu machen, was passiert in relativ vielen Bereichen der Geflüchtetenhilfe? Es gibt natürlich ein Bedürfnis, und das ist erstmal auch was total Positives. Man hat freie Zeit, ne? Man hat die Fähigkeiten dazu, man hat die Möglichkeiten dazu, man hat sozusagen gleichzeitig in der Gesellschaft, wie sie ist, am Arbeitsplatz und in anderen Bereichen halt unglaublich wenig Resonanz- oder Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und das bringt man jetzt halt alles irgendwie ein in diesen Bereich. Ich mache halt aktive Flüchtlingsarbeit. Und das ist auch positiv, weil das merke ich auf einmal, ne, ich kann halt irgendwie im kleinen Bereich was erleben, ich sehe unmittelbare Effekte meines Handelns, ich merke unmittelbare Effekte meines Kommunizierens und meiner Interaktion mit anderen und so weiter und so fort. Trotz alledem ist es natürlich so, dass in jedem Moment und in jedem Moment der Praxis die Parameter des gesellschaftlichen Lebens, also konkret der Asyl- und Migrationspolitik, über die ich nicht mitbestimmen kann und die ich nicht mitentscheiden kann, das, was ich sozusagen als unmittelbare Hilfeleistung machen würde, halt kompromittiert und einschränkt und halt in vielfältigen Formen auch pervertiert, weil ich sozusagen halt keine andere Möglichkeit habe, als Leute in Vermittlungen mit institutionellen Formen, über die ich nicht mitbestimmt habe, halt irgendwie zu integrieren, die ich gleichzeitig ablehne und total problematisch halte. Ne? Und damit ist das keine authentische, in irgendeiner Form authentische Praxis mehr, auch wenn es eine wichtige Praxis ist. Also ich glaube, das könnte man jetzt endlos durchdeklinieren an allen möglichen Bereichen, auch wenn ich mich in einem Sonstleben oder Repair-Cafés oder wo auch immer engagiere, wo ich halt sozusagen nicht die authentische Praxis der anderen Distributions- und Verteilungsstrukturen mache, sondern halt einfach die Überschussproduktion eines durchgedrehten Gesellschaftssystems halt irgendwie nutze, um was anderes damit zu machen, aber die damit gleichzeitig auch wieder voraussetze. Ja, also das wäre so ein bisschen das Problem. Deswegen ist das mit dem Authentischen nicht so einfach. Ja, ich hätte jetzt noch, ich finde, du hast die tausendste Gaukrede gerade irgendwie erwähnt und die Frage, inwiefern das halt irgendwie sozusagen die Freiheitsvorstellungen sozusagen, die immer gepredigt werden, irgendwie mit dem Erleben irgendwie sozusagen einhergehen. Aber tatsächlich würde ich ja eher sagen, dass im Neoliberalismus ja gerade eben eher ein methodologischer Individualismus halt irgendwie herrscht, der sozusagen Individualismus halt immer auf der Ebene der Erklärung irgendwie zulässt, wenn es darum um Krisen geht. Und wenn es erklären soll, was ein Individuum ist, das merkt man auch in verschiedenen Wirtschaftswissenschaften, wenn die versuchen, das dann zu erklären, was ist das Individuum eigentlich das, wenn er genau das tut, was die Logik vorhergesagt hat, halt irgendwelche eben dann Nutzen maximieren zum Beispiel ist so. Mhm. Und dass das natürlich auf der einen Seite eben noch eine hohe Toleranz irgendwie zulässt, dass diese Individuen sich tatsächlich so empfinden auch. Und ich glaube, dass durch die Möglichkeit, sich halt selber als sich, auf sich selbst als Individuum zu beziehen, also da entsteht auch ein anderes Individuum eigentlich. Also tatsächlich ein anderes Subjekt könnte man meinen. Es entsteht, was halt anders die Welt wahrnimmt und auch zufrieden ist mit solchen Sachen. Und tatsächlich dann eher Subpolitik im Sinne jetzt des Biotomatenkaufs irgendwie als glücksstiftender Schein halt irgendwie funktioniert, den man ja genauso ernst nehmen muss, wie man jetzt ein faschistisches Kollektiv irgendwie am Ende ernst nimmt, was ja auch irgendwie eine entlastende, das Individuum von seinen Möglichkeiten und seinen Trieben irgendwie entlastendes Konstrukt irgendwie erkennen kann. Und ich finde, das muss man bei Subpolitiker auch sehen, so, dass es nicht unbedingt halt die Möglichkeit irgendwie einer authentischen Erfahrung plötzlich ist, sondern vielleicht doch einfach die Möglichkeit, irgendwie tatsächlich mit der Verantwortung, die Verantwortung irgendwo abzugeben, wieder so. Ne? Und natürlich muss man da dann wieder unterscheiden, das finde ich auch ganz wichtig, dass halt Tomaten kaufen, Biotomaten eine andere Form von Subpolitik eigentlich ist, als sich jetzt in einem Repair-Café auseinanderzusetzen. So, da müsste man schon nochmal unterscheiden. Ja, ja, klar, das habe ich auch gesagt, in jedem Einzelfall unterscheiden. Aber ich würde trotzdem auch sagen, bei jedem Einzelfall unterscheiden, würde ich trotzdem auch sagen, auch Biomehl, wenn ich jetzt davon relativ begeistert bin, ist es trotzdem auch nicht die andere authentische Gesellschaft. Ne? Das ist halt, also es geht halt einfach darum, es gibt sozusagen Subpolitiken, die eher ein Ansatzpunkt für was anderes sind und Subpolitiken, die das halt gar nicht sind. Aber auch die eher ein Ansatzpunkt für was anderes sind, sind halt eben noch nicht das gute Leben. Ne? Also. Ja, aber ich, also so, man könnte ja trotzdem halt irgendwie sagen, dass in dem Moment, also dass gesellschaftliche Verhältnisse eben ja auch deformierend an sich irgendwie sind tatsächlich und die Fähigkeit irgendwie zum Beispiel ökonomische oder gesellschaftliche Strukturen als Strukturen zu erklären, natürlich immer mehr abnehmen, je sicherer halt irgendwie auch alles, was dagegen irgendwie ist oder was halt irgendwie sich gegen die Realität irgendwie stellt, eben genau dasselbe eigentlich macht, also sich eigentlich affirmativ der Grundstruktur gegenüber verhält. Und deswegen, also das ist halt, glaube ich, dann auch vielleicht ein Grund oder eine Ursache, warum man solche, warum man halt, finde ich, dann sehr, doch eher pessimistisch sein muss, wenn man sich dann eben so soziale Bewegungen irgendwie auf der Ebene anguckt, so weil sie die Struktur eben gar nicht mehr erkennen. Ich glaube, was halt wichtig wäre so ein bisschen zu differenzieren, also wie stellt man sich sozusagen Subjektivierungsprozesse in kapitalistischen Gesellschaften vor? Ich glaube, bevor man halt sehr aufpassen muss, also das ist sozusagen die einfachste Variante, so einer funktionsanalytischen Analyse auch, die ich in anderer Hinsicht sehr schön finde und die ich ja auch bevorzugt mache, sich halt anzugucken, wie Subjekte geformt werden, und man geht sozusagen direkt von der Ebene der Programme oder dessen, was halt irgendwie aus den Subjekten gemacht werden soll, kurzschlüssig auf die Wirkungsebene. Ne? Also unterstellt halt sozusagen sowas wie eine endlose potenzielle Zurechtschleifbarkeit der Subjekte, die halt einfach auf so ein bestimmtes konformistisches Modell und Paradigma halt getrimmt werden sollen. Das ist halt was, was auch total verbreitet gemacht wird. Ne? Also zum Beispiel die deutschen Governmentalitätsstudien im Unterschied zu Foucault, auf den sie sich berufen, der das gerade nicht macht, die machen das immer, dass sie sozusagen einfach sagen, okay, wir nehmen uns ein paar Programme vor, gucken uns an, wie da das Unternehmerische selbst konstruiert wird, und dann ist halt irgendwie die Fiktion, so tickern jetzt halt die Individuen, so tickern jetzt die Subjekte. Ne? Und ich denke, vor dem Kurzschluss muss man sich aus einem sehr einfachen Grund hüten. Die Frage ist nämlich, warum sollte man sich vorstellen können, dass ein zutiefst widersprüchliches Vergesellschaftungsmodell wie der Kapitalismus nicht auch auf Seiten der Subjekte nicht einfach angepasste und funktionierende Schablonen sozusagen hervorbringt, sondern gezwungen ist, da selbst sozusagen ein hoch widersprüchliches Konglomerat von Bedürfnissen, Orientierungen, Selbstverhältnissen, Selbsteinstellungen, Weltverhältnissen halt zu produzieren. Und das ist jetzt auch wieder nicht gesagt, dass damit die Richtung in die eine oder die andere Seite, ne, emanzipatorische Perspektive oder Rückfall in die Barbarei halt irgendwie vorentschieden ist, sondern es ist halt irgendwie die Frage eher, dass man gucken muss, auch vielleicht gegen so einen akademischen Elitismus, den man ja oft hat, ne, wie halt auch in den ganz normalen Subjekten, also in den ganz normalen Subjekten außerhalb des universitären Kontexts, wo man sich halt mit viel freier Zeit halt einreden kann, die Gesellschaft jetzt besser durchschaut zu haben, sozusagen diese Widersprüche halt vielleicht nicht vollständig begriffen sind, aber sozusagen im Leben und auch im individuellen Leben die ganze Zeit prozessiert werden. Und alles, was ich sagen würde, ganz, ganz kurz, wäre halt, dass dieses individuelle Prozessieren der Widersprüche halt die Kapazität für Bewusstwerdungsprozesse schafft. Also einfach die Erfahrung, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die ich erworben habe. Ne? Es gibt bestimmte Bedürfnisse, die ich entwickelt habe. Es gibt das Versprechen, dass diese, dass auf meine Fähigkeiten hin, wenn ich die ins gesellschaftliche Getriebe so und so einbringe, halt auch die und die Belohnung erfolgt. Gleichzeitig habe ich genügend Wahrnehmung, dass, weil ich bin Mensch. Ne? Also das heißt, ich bin kein pavlovscher Hund, der dann irgendwie auf das Zuckertütchen reagiert oder auf den Fressnapf, sondern ich mache halt die Erfahrung, dass das, was ich am Ende bekomme, halt immer eigentlich nicht das ist, was das Versprechen war oder das, was ich gesucht habe. Das kann halt irgendwie, das kann halt einfach sozusagen im Normalfall in die Entwicklungsrichtung gehen, dass ich halt denke, okay, es war jetzt halt nicht das richtige Ding, also ob das in der Zweierbeziehung ist, dann war es halt nicht die oder der richtige Partnerin, muss ich halt was Neues konsumieren, oder ob es halt irgendwie im Bereich der Warenprodukte ist, dann war es eben noch nicht das Ding, aber das nächste große Ding kommt bestimmt, ne, die wirklich authentische, das wirklich authentische Konsumangebot. Das kann passieren, es kann aber auch passieren, dass irgendwie diese Erfahrung und die Permanenz von Frustrationserlebnissen halt auch andere Bewusstwerdungsprozesse in Gang bringt. Und ich glaube, da ist relativ interessant, also als, einfach mal als empirischer Befund, die Studie von Dürer zum Gesellschaftsbild der Lohnarbeiterin ist halt relativ interessant, weil sie halt genau sozusagen diese Widersprüchlichkeit und Zerrissenheit in den Weltbildern und Einstellungsmustern bei normalen Lohnarbeiterinnen halt aufzeigt, die sozusagen auf der einen Seite eine extreme und überraschende, offenbar sogar den Dürre überraschende, weil der halt erwartet, dass Arbeiter eigentlich anders ticken müssten, eine extreme Kritik, teilweise auch eine sehr differenzierte Kritik an einem bestimmten Produktions-, Konsum- und Wachstumsmodell, was dann so die Gesellschaft ist immer mehr genannt wird oder so, vorbringen. Und auch sozusagen fähig sind halt irgendwie Interdependenzketten herzustellen, einfach sozusagen aus ihrem Medienkonsum, ne, wo sie halt irgendwie ihre Arbeitsverhältnisse und ihren Arbeitsplatz bei Mercedes damit in Zusammenhang bringen, dass sie damit gleich die ganze Zeit halt irgendwie an was mitwirken, was sie eigentlich schlecht finden, weil irgendjemand muss die Dreckschleuder kaufen und ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Also das ist irgendwie alles da und gleichzeitig ist halt auch was anderes da. Es ist häufig bei denselben Leuten, ist halt sozusagen so diese exklusiv solidarische, wohlstandschauvinistische Orientierung da. Ne? Es ist halt irgendwas da, was potenziell internationale Solidarität sein könnte. Es ist halt irgendwie gleichzeitig was da, was halt irgendwie auch adressierbar ist in die Richtung, wenn ich schon hier lebe und wenn ich hier mein Leben gestalten muss und wenn ich will, dass es meinen Kindern hier gut geht, muss ich dieses oder jenes machen. Aber diese Widersprüche sind sozusagen, also das sind halt sozusagen Subjektkategorien, wo man sagen muss, da sind konkrete Sachen halt absolut nicht entschieden. Und das Problem liegt halt eher auf der Seite, dass diese potenziell kapitalismuskritischen Impulse keinen Adressaten und keine Resonanzverstärkung in der gegebenen Gesellschaft halt erfahren. Weil ne, potenziell könnte das vielleicht von irgendwelchen verkopften Akademikern abgeholt werden, aber es gibt halt sozusagen weder die Gewerkschaften noch irgendwelche etablierten politischen Parteien, die genau das adressieren. Aber da ist das Problem halt, halt eher, dass sozusagen in den gegebenen politischen Strukturen diese Partizipationsmöglichkeit halt derzeit gar nicht adressiert wird und gar nicht angerufen wird. Nicht, dass sie nicht vorhanden ist. Ich glaube, das ist halt so eine Sache, wo halt auch, es ist ja klar, dass ich damit jetzt irgendwie nicht das Versprechen gebe, es kann alles ganz anders werden, sondern das Interessante ist, glaube ich, halt auch gegen so einen gewissen Pessimismus und vielleicht auch gegen so eine akademische Arroganz, ne, gegen die Leute, die halt irgendwie durchs System deformiert sind, während man das selbst halt irgendwie nicht wäre. Und natürlich sind wir das auch, muss man sich ja auch sagen, weil das gibt es Absurderes als ein akademisches Leben einer deutschen Universität, sowohl als Student als auch als Wissenschaftler. Also dagegen muss man sich halt irgendwie vielleicht vor so ein bisschen zu vereinfachenden Zuschreibungen auf die gesellschaftlichen Subjekte halt hüten. Ne? Also alles, was mich interessiert, ist halt eigentlich nur diese Brüchigkeit, die halt eine Möglichkeit, vielleicht wo eine Möglichkeit ist, gibt es auch noch Hoffnung, halt bedeutet. Jetzt bist du eigentlich auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Also meine Frage war, was mir vorhin aufgekommen ist, jetzt gerade, wenn wir von Ironie gesprochen hat, also ein bisschen da, also ich habe es mir so vorgestellt, dass es schon so kleinere Gemeinschaften sind, die jetzt halt irgendwie im, ja, ein bisschen versuchen, irgendwie zu agieren. Was, das ist interessant, dann sage ich gleich noch, okay. Ja, also nur, was mir gerade aufgefallen ist, aber ist gerade, also die Kontingenzen, dass es da Kontingenzen gibt oder dass sich eben halt auch Menschen, aus denen es irgendwie jetzt, oder andere Menschen auch mal mit solidarisieren, das sehe ich ein, aber also ich meine, das ist doch, also da steht doch ein unmittelbarer Zwang dahinter auch bei denen, dass sie das machen müssen. Ne? Ja, und ich frage mich halt, also so, dann ist das, also ich weiß nicht, ob jetzt mit so einem Zwang und dann entsteht diese Gruppe, ob das mein Begriff von Solidarität wäre, als vielmehr irgendwie so ein zwangvolle Gemeinschaft eigentlich schon wieder. Also da hatte ich irgendwie Bedenken gerade. Aber du bist ja gerade auch schon mit ein, ne? Also dass da, ich will das auch gar nicht bestreiten, will das auch gar nicht jetzt identisch setzen, dass es nur so sein kann, aber ich weiß halt nicht, ob das dann, ja, also doch mehr Gemeinschaft ist, als jetzt irgendwie. Also bei Biomé würde ich das jetzt halt, also wie gesagt, ist halt immer die Gefahr, ich würde jetzt auch Biomé nicht idealisieren, ich würde sagen, dass es halt irgendwie so in bestimmten Bereichen ist, dass die weiteste Entwicklung in eine bestimmte Richtung, die man derzeit halt hat. Aber gerade in der Hinsicht, also natürlich ist es eine Zwangssituation, und da sage ich gleich noch was dazu, warum ich das nicht schlimm finde, eine Zwangssituation, aus der heraus das entsteht. Aber die interessante Sache ist, dass es halt in ganz, ganz vielen Bereichen doch ein bisschen anders funktioniert als andere Kooperativformen. Also zum Beispiel, dass die von vornherein versucht haben, sozusagen europaweite, nach Möglichkeit internationale Kommunikations- und Distributionsketten halt irgendwie zu entwickeln. Also dass es gerade nicht darum geht, halt irgendwie das zu sehen, wir machen jetzt, was es in Griechenland ja auch viel gibt, ne, wir machen jetzt sozusagen regionale Strukturen und regionale Verteidigung von Wirtschaftsentwicklung und halt irgendwie unmittelbare Distribution von Verbrauchsgütern zwischen Erzeugern und Konsumenten halt nach Möglichkeit in der Region, sondern dass es halt von vornherein was ist, was sozusagen auf diese Internationalisierungskarte sehr, sehr stark setzt und was gleichzeitig auch, also es gibt halt, wenn man sich dann so die Dokumente rundherum durchguckt, dann es ist halt zum Beispiel relativ interessant, dass bei Biomé halt relativ klar ist, es können und dürfen nicht nur Seifenfabriken sein. Es müssen auch Smartphone-Fabriken sein. Also, ne, also dass man sich selbst halt irgendwie jetzt auch nicht überidealisiert als irgendwas, sondern dass man halt versucht, sozusagen eine gelebte Praxis zu entwickeln, die gleichzeitig halt Anknüpfungspunkt für was Weiteres sein könnte. Ein bisschen auch ein Modellprojekt natürlich. Da ist auch eine Menge symbolische Politik dabei, einfach deswegen, weil sie halt inzwischen europaweit so vernetzt sind, dass das halt auch es gab schon diverse Räumungsversuche und so weiter und so fort und diverse gerichtliche Versuche, das Ganze zu beenden. Aber dadurch, dass die halt irgendwie auch in der linksintellektuellen Szene europaweit und auch bis in die USA inzwischen halt relativ besetzt sind, hat der griechische Staat auch ein bisschen Angst, da anzugehen, weil dann könnte Syriza ihr politisches Kapital verspielen und so weiter und so fort. Die Sache ist, ich finde, da ist ein extrem bewusster Umgang halt mit diesen Geschichten drin und auch mit der Begrenztheit dessen, was halt gerade möglich ist. Was jetzt die heile Frage ist, dass es erstmal natürlich auch sozusagen eine Reaktion auf den Zwang ist, ja, aber ich glaube auch, dass gesellschaftliche Verhältnisse, also die Umwälzung von gesellschaftlichen Verhältnissen oder sozusagen halt die Entscheidung, die es natürlich auch erstmal geben muss, halt in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr zu funktionieren und sich irgendwelche alternativen Wege zu suchen, das ist etwas, das funktioniert halt auch nicht ohne Zwang. Also das heißt, solange es die Möglichkeit gibt, dass ich irgendwie kritische Impulse oder halt irgendwie meine Selbstverwirklichungsbedürfnisse oder einfach nur mein individuelles Überleben in dieser Gesellschaft, in den bestehenden Parametern halt irgendwie sichern kann, dann wird es immer die naheliegendere Möglichkeit sein. Deswegen ist es in gewisser Weise wahrscheinlich eine Voraussetzung oder eine gesellschaftliche Voraussetzung dafür, dass es halt wirklich eine Bewegung in Richtung von etwas anderem gibt, dass die bestehenden Parameter des gesellschaftlichen Lebens halt nicht mehr funktionieren. Und damit wird es natürlich auch ein Zwang, weil es ist eine Reaktion darauf, aber die interessante Frage und die entscheidende Frage ist dann, wie wird auf diesen Zwang reagiert? Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, ganz kurz noch, der Unterschied zu den Subpolitiken, wie die sich weg und Higgins vorstellen, weil für die ist Subpolitiken halt sozusagen ganz klar, dass die Individuen damit sozusagen alle Zumutungen, die ihnen das Gesellschaftssystem als unbestrittenes Schicksal auferlegt, halt irgendwie mit ihrem individuellen Selbstprojekt und mit ihrem Nachbarschaftsprojekt halt irgendwie ausmachen sollen. Und das hier sind halt Ansatzpunkte, die in eine ganz andere Richtung gehen, weil da halt irgendwie klar ist, wir können das auch nicht in unserem individuellen Selbstprojekt und Nachbarschaftsprojekt ausmachen, sondern wenn es um das geht, worum es uns geht, dann müssen wir unsere eigenen Manager werden. Dann müssen wir, also, und zwar nicht wie der Neoliberalismus, das sagt, dass jeder der Manager seiner selbst ist, sondern dann müssen wir, die hier arbeiten, auch sozusagen die Entscheidungen über den Produktionsprozess fällen können. Und dann müssen wir, die hier arbeiten, sozusagen auch die Fabrik nicht besitzen, weil die ist nicht gekauft worden. Das ist halt auch das Interessante, es ist halt keine gemäßigte deutsche Form, das Ganze in eine genossenschaftliche Form zu integrieren, damit es ohne allzu große Reibungsverluste vielleicht sozusagen als Parallelentwicklung noch laufen kann, sondern es ist halt wirklich, obwohl sie bei den breiten Unterstützungsnetzwerken, die wir bisher haben, halt die Möglichkeit dazu wahrscheinlich inzwischen hätten, das Ding halt einfach sozusagen zu kaufen. Also es ist halt wirklich die Entscheidung, halt etwas aufzubauen, was dezidiert halt gleichzeitig gegen die bestehenden Grundstrukturen der Produktionsverhältnisse mit gerichtet ist. Und das ist halt, also da ist es halt einfach ein Unterschied in der Art und Weise, wie reagiert wird. Also und da ist die Art der Reaktion die entscheidende. Und zwar ist das ja relativ präzise datiert mit diesem Jahr 2060, wie diese Berechnung zustande kommen würde, mich interessieren. Naja, also es ist natürlich mit präzisen Datierungen halt immer so eine Sache. Also das heißt, es geht... Selbst wenn es jetzt wäre 2016 bis 2017 oder was weiß ich, aber trotzdem ist es ja ein relativ konkreter Zeitpunkt. Also was man dabei sagen muss, also was dabei natürlich nicht drin steckt, das ist auch bei Wallerstein sehr wichtig, das zu unterscheiden. Also man kann sich sozusagen bestimmte Wahrscheinlichkeiten auf der Ebene gesellschaftlicher Strukturentwicklung ausrechnen. Was überhaupt nicht klar ist dabei, ist, in welchen konkreten politischen und sonstigen Ereignisfolgen das Ganze dann vermittelt wird. Ne? Weil das ist unberechenbar, da kommen sozusagen gerade in Zeiten der großen Abweichung, also Wallerstein hat so die Vorstellung, wenn Systeme halt in sich geschlossen funktionieren, gibt es eigentlich extrem wenige Gestaltungsmöglichkeiten, weil die Abweichungsverstärkungen zu gering sind. Ne? Also das heißt, in der Zeit ist funktionierenden Kapitalismus konnte auch eine sehr massive soziale Bewegung wie die Arbeiterbewegung oder die Frauenbewegung, die erstmal in bestimmten Bereichen sozusagen gesellschaftliche Gegenbewegungen waren, halt relativ problemlos, obwohl es extrem starke Bewegungen waren, halt integriert werden und halt innerhalb der Systemparameter zum Funktionieren gebracht werden. Was sich halt in der Desintegrationsphase verändert, ist, dass halt sozusagen die Ausschläge auch von kleinen Ereignissen und von kleinen politischen Aktionen halt auf einmal unberechenbar werden, weil sozusagen die Gesamtkontingenz des Prozesses steigt. Deswegen ist das halt in allen, gerade deswegen ist es halt auch in allen möglichen Bereichen halt keine Voraussage, ne, 2060 wird dieser oder jener Krieg sein oder diese oder jene. Worauf sich Wollerstein beruft, sind einfach sozusagen die Fragen, ne, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der globale Kapitalismus halt irgendwie weiter in dieser Logik funktioniert, wir haben eigentlich keine funktionierende Wertschöpfung mehr, wir haben nur eine Umverteilungslogik von unten nach oben. Wie lange kann das durchgehalten werden, bis nichts mehr zum Verteilen da ist, beziehungsweise bis sozusagen auch die vorausgesetzten, Kapitalismus setzt ja immer sozusagen eine gewisse Qualität von Arbeitskräften auch mit voraus, bis diese vorausgesetzte Qualität nicht mehr reproduziert ist. Ne? Das sind ungefähr die Fragen. So dieser Zeithorizont von ungefähr 50 Jahren ist halt so eine Pi mal Daumen-Schätzung. Andererseits hat Wollerstein in so um 1978 für einen Zeithorizont der nächsten 10 bis 20 Jahre den Kollaps des Staatskapitalismus, also des staatssozialistischen Systems, halt vorausgesagt und lag damit relativ gut. Und er hat sozusagen einfach aus der Logik, wie sich eine absteigende Hegemonialmacht verhält, also natürlich nicht als nicht Nostradamus, ne? Also das heißt, sie werden halt nicht die Voraussage finden, dass der Nahostkonflikt halt in dieser oder jener Form eskaliert, aber er hat halt relativ präzise Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre halt prognostiziert, okay, Logik, absteigende Hegemonialmacht, USA, sozusagen ideologischer Vorsprung ist verspielt, Produktionskapazitäten sind verspielt. Das Letzte, was die Hegemonialmacht noch hat, ist sozusagen ihre militärische Reststärke. Ne, das heißt, irgendwann innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre werden einfach mal diverse Stellvertreterkriege fällig sein. In den Parametern, wie sich die Sachen bisher entwickeln, also da geht er so auf die Umschaltung der Ideologien ein, wie die Feindbilder halt nach dem Wegfall des staatskapitalistischen Konkurrenzmodells halt irgendwie kollabiert sind und halt relativ schnell der Islam als neues Feindbild aufgebaut worden ist, ist die Prognose, dass es halt irgendwo im arabischen Raum höchstwahrscheinlich eskalieren wird. Also auf dieser Ebene funktionieren halt diese Prognosen. Also und auf dieser Ebene sind halt erstaunlich viele Prognosen von Wollerstein relativ gut gesetzt gewesen. Also für Sozialwissenschaftlerinnen hat er relativ erstaunlich oft getroffen. Das heißt halt nicht, dass es diesmal auch tut, aber es funktioniert halt nicht auf dieser Ebene, dass man jetzt irgendwie exakte Ereignisketten voraussagen kann. Es ist halt nur die Erwartung und ich glaube dafür, also da könnte man sich derzeit halt eher die Frage stellen, ob nicht einiges dafür spricht, dass halt die halt Lösungen in die eine oder andere Richtung halt unmittelbarer bevorsteht. Also ich habe den Eindruck, dass sich die Krisendynamiken halt im Moment in vielerlei Hinsicht halt eher beschleunigen. Die Frage ist dann halt, ob die autoritäre Lösung, die uns halt als erstes ins Haus steht, also da bin ich mir ziemlich sicher, ob die sich wird halten können. Also mit autoritärer Lösung meine ich jetzt nicht unbedingt einen offenen Faschismus, sondern ich meine halt irgendwie eher sowas wie eine autoritäre Staatsgesellschaft, würde ich das nennen, wo es halt einfach darum geht, dass bestimmte, also solange sie sozusagen auf einem bestimmten konsumistischen Integrationslevel, und da schließe ich jetzt auch ein, irgendwie bestimmte relativ große Freiheitsgrade vielleicht in der Gestaltung ihrer sozialen Nahbeziehung, solange sie nicht mehr wollen, sind sie relativ gut in das Gesellschaftssystem integrierbar und werden auch weiterhin Spaß haben können. Aber es wird sozusagen eine extreme Verhärtung in den nächsten Jahren geben, auch in Europa, beziehungsweise die gibt es ja in allen möglichen Bereichen schon, wenn es darum geht, dass Subjekte halt irgendwie Mitbestimmungsrechte auch auf der Straße einfordern. Und das heißt, die Frage ist halt, also spätestens wenn wir, was wir ja teilweise in den halt Postdemokratien in Südeuropa auch schon hatten, also halt eskalierende Proteste mit massivem staatlichen Gewalteinsatz. Die Frage ist halt spätestens an dem Punkt, wo man Proteste halt nur noch mit offener staatlicher Gewalt niederschlagen kann, wird sozusagen das Überwiegen des Gewaltmonopols den endgültigen Zerfall der Legitimationsgrundlagen halt überkompensieren können. Und ich meine, ich glaube, es ist eher die Frage, also ich glaube, inzwischen tendieren wir auf eine autoritäre Lösung in den nächsten 10 bis 15 Jahren hin, in Gesamt, also sozusagen fast weltweit. Es ist halt auch die Frage, würden wir notfalls sozusagen unsere berechtigten deutschen Wirtschaftsinteressen in Griechenland auch mit staatlicher Gewalt durchsetzen? Die Option besteht ja durchaus auch. Aber die Frage ist halt, ob das die letzte Antwort sein wird. Ne? Und ich meine, das ist halt dann so das Interessante. Also, weiß ich nicht. Also, insofern ist es auch gegen den Vorwurf, ich wäre zu optimistisch. Ich bin in manchen Richtungen halt für die unmittelbare Nahzukunft eher sehr pessimistisch. Ich denke halt sozusagen, also die Frage ist, werden sich vergesellschaftete Individuen, die halt eine gewisse Sozialisation durchlaufen haben, die gewisse Möglichkeiten, die sie vielleicht hätten, die sie auch mit anderen Menschen global hätten, sozusagen durchaus vor Augen haben. Da bin ich halt auch nicht so pessimistisch, was sozusagen die Bewusstwerdungsprozesse angeht. Werden die sich sozusagen mit einer autoritären Form des Wohlstandskapitalismus gegen andere halt am Ende langfristig zufrieden geben, darauf jetzt hinauslaufen.